freundlich vor mir her. Ich folg ihm nach, die Kreuzen quer. Ich folg ihm gern und seh's ihm an, dass es verlockt den Wandersmann. Ach, ach, wer wie ich so elend ist, gibt gern sich hin der bunten List, die hinter Eis, Leis und Graus, ihm weist ein helles, warmes Haus und eine liebe Seele drin. Nur Täuschung ist für mich gewiss.